versteckst und machst von immer normal. Sie gehen über Leise legal. Das Einzige, was zählt, der Gewinn. Menschenschneider ist für sie kein Sinn. Die Multinationalen erpressen und bezahlen. Die Multinationalen erpressen und bezahlen. Sie reden von Freiheit und Demokratie. Doch Bosse wählen konnte man noch nie. Sie heißt durch Mord und Korruption. Der Tod durch Konsum ist unser Lohn. Das Einzige, was zählt, ist der Gewinn. Menschenschneider gibt für sie keinen Sinn. Die Multinationalen erpressen und bezahlen. Die Multinationalen erpressen und bezahlen. Unbekannt. Das Kapital ist über jedes Land.